Abschnitt 1 von Fräulein Else von Arthur Schnitzler. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else? Nein, Paul, ich kann nicht mehr. Adieu. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Aber, Else, sagen Sie mir doch, Frau Sissy. Oder lieber noch, Sissy, ganz einfach. Auf Wiedersehen, Frau Sissy. Aber warum gehen Sie denn schon, Else? Es sind noch volle 2 Stunden bis zum Dinner. Spielen Sie nur Ihr Single mit Paul, Frau Sissy. Mit mir ist's doch heute wahrhaftig kein Vergnügen. Lassen Sie sie, gnädige Frau, sie hat heute ihren ungnädigen Tag. Steht dir übrigens ausgezeichnet zu Gesicht, das ungnädig sein, Else. Und der rote Sweater noch besser. Bei Blau wirst du hoffentlich mehr Gnade finden, Paul. Adieu. Das war ein ganz guter Abgang. Hoffentlich glauben die zwei nicht, dass ich eifersüchtig bin, dass sie was miteinander haben, Cousin Paul und Sissy Moore, darauf schwör ich. Nichts auf der Welt ist mir gleichgültiger. Nun wende ich mich noch einmal um und winke ihnen zu, winke und lächle. Sehe ich nun gnädig aus? Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser als Sissy Moore und Paul ist auch nicht gerade ein Matador, aber gut sieht er aus, mit dem offenen Kragen und dem bösen Jungengesicht, wenn er nur weniger affektiert wäre. Brauchst keine Angst zu haben, Tante Emma. Was für ein wundervoller Abend. Heute wäre das richtige Wetter gewesen für die Tour auf die Rosetta-Hütte. Wie herrlich der Simon in den Himmel ragt. Um 5 Uhr früh wäre man aufgebrochen. Anfangs wäre mir natürlich übel gewesen wie gewöhnlich, aber das verliert sich. Nichts köstlicher als das Wandern im Morgengrauen. Der einäugige Amerikaner auf der Rosetta hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat ihn beim Boxen wer das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera, Marmorstufen ins Meer, ich liege nackt auf dem Marmor. Wie lange ist es her, dass wir in Mentone waren? 7 oder 8 Jahre. Ich war 13 oder 14. Ach ja, damals waren wir noch in besseren Verhältnissen. Es war eigentlich ein Unsinn, die Partie aufzuschieben. Jetzt wären wir jedenfalls schon zurück. Um 4, wie ich zum Tennis gegangen bin, war der telegrafisch angekündigte Expressbrief von Mama noch nicht da. Wer weiß, ob jetzt. Ich hätte noch ganz gut ein Set spielen können. Warum grüßen mich diese 2 jungen Leute? Ich kenne sie gar nicht. Seit gestern wohnen sie im Hotel, sitzen beim Essen links am Fenster, wo früher die Holländer gesessen sind. Hab ich ungnädig gedankt? Oder gar hochmütig? Ich bin's ja gar nicht. Wie sagte Fred auf dem Weg vom Coriolan nach Hause? Frohgemut. Nein, Hochgemut. Hochgemut sind Sie, nicht hochmütig, Else. Ein schönes Wort. Er findet immer schöne Worte. Warum gehe ich so langsam? Fürchte ich mich am Ende vor Mamas Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten. Express, vielleicht muss ich wieder zurückfahren. Oh weh, was für ein Leben, trotz rotem Seidensweater und Seidenstrümpfen. 3 Paar. Die arme Verwandte, von der reichen Tante eingeladen. Sicher bereut sie's schon. Soll ich's dir schriftlich geben, teure Tante, dass ich an Paul nicht im Traum denke? Ach, an niemanden denke ich. Ich bin nicht verliebt, in niemanden. Und war noch nie verliebt. Auch in Albert bin ich's nicht gewesen, obwohl ich's mir 8 Tage lang eingebildet habe. Ich glaube, ich kann mich nicht verlieben. Eigentlich merkwürdig. Denn sinnlich bin ich gewiss, aber auch Hochgemut und ungnädig, Gott sei Dank. Mit 13 war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt. In den Van Dyck oder vielmehr in den Abbé de Gouin. Und in die Renard auch und wie ich 16 war, am Wörthersee. Ach nein, das war nichts. Wozu nachdenken? Ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein Tagebuch wie die Bertha. Fred ist mir sympathisch, nicht mehr. Vielleicht, wenn er eleganter wäre. Ich bin ja doch ein Snob. Der Papa findet's auch und lacht mich aus. Ach, lieber Papa, du machst mir viel Sorgen. Ob er die Mama einmal betrogen hat? Sicher öfters. Mama ist ziemlich dumm. Von mir hat sie keine Ahnung. Andere Menschen auch nicht. Fred? Aber eben nur eine Ahnung. Himmlischer Abend. Wie festlich das Hotel aussieht. Man spürt lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich zum Beispiel. Haha, schad. Ich werde zu einem sorgenlosen Leben geboren. Es könnte so schön sein. Schad. Auf dem Simon liegt ein roter Glanz. Paul würde sagen, Alpenglühen. Das ist noch lang kein Alpenglühen. Es ist zum Weinen schön. Ach, warum muss man wieder zurück in die Stadt? Guten Abend, Fräulein Else. Küss die Hand, gnädige Frau. Vom Tennis? Sie sieht's doch. Warum fragt sie? Ja, gnädige Frau, beinahe 3 Stunden lang haben wir gespielt. Und gnädige Frau machen noch einen Spaziergang? Ja, meinen gewohnten Abendspaziergang, den Rolleweg. Der geht so schön zwischen den Wiesen. Bei Tag ist er beinahe zu sonnig. Ja, die Wiesen hier sind herrlich, besonders im Mondenschein von meinem Fenster aus. Guten Abend, Fräulein Else. Küss die Hand, gnädige Frau. Guten Abend, Herr von Dorsday. Vom Tennis, Fräulein Else. Was für ein Scharfblick, Herr von Dorsday. Spotten Sie nicht, Else. Warum sagt er nicht Fräulein Else? Wenn man mit dem Racket so gut ausschaut, darf man es gewissermaßen auch als Schmuck tragen. Esel, darauf antworte ich gar nicht. Den ganzen Nachmittag haben wir gespielt. Wir waren leider nur 3, Paul, Frau Moore und ich. Ich war früher ein enrangierter Tennisspieler. Und jetzt nicht mehr, jetzt bin ich zu alt dazu. Ach, alt! In Marienlust, da war ein 65-jähriger Schwede, der spielte jeden Abend von 6 bis 8 Uhr. Im Jahr vorher hat er sogar noch bei einem Turnier mitgespielt. Nun, 65 bin ich Gott sei Dank noch nicht, aber leider auch kein Schwede. Warum leider? Das hält er wohl für einen Witz. Das Beste, ich lächle höflich und gehe. Küss die Hand, gnädige Frau. Adieu, Herr von Dorsday. Wie tief er sich verbeugt und was für Augen er macht. Kalbsaugen. Habe ich ihn am Ende verletzt mit dem 65-jährigen Schweden? Schad auch nichts. Frau Winnawa muss eine unglückliche Frau sein. Gewiss schon nah an 50, diese Tränensäcke, als wenn sie viel geweint hätte. Ach, wie furchtbar, so alt zu sein. Herr von Dorsday nimmt sich ihrer an, da geht er an ihrer Seite. Er sieht noch immer ganz gut aus mit dem graumelierten Spitzbart, aber sympathisch ist er nicht. Schraubt sich künstlich hinauf. Was hilft Ihnen Ihr erster Schneider, Herr von Dorsday? Dorsday, Sie haben sicher einmal anders geheißen. Da kommt das süße kleine Mädel von Sissy mit ihrem Fräulein. Grüß dich Gott, Fritzi. Bonsoir, Mademoiselle. Vous allez bien? Merci, Mademoiselle. Et vous? Was sehe ich, Fritzi? Du hast ja einen Bergstock. Willst du am Ende den Simon besteigen? Aber nein, so hoch hinauf darf ich noch nicht. Im nächsten Jahr wirst du es schon dürfen. Pas, Fritzi. À bientôt, Mademoiselle. Bonsoir, Mademoiselle. Eine hübsche Person. Warum ist sie eigentlich bon? Noch dazu bei Sissy. Ein bitteres Los. Ach Gott, kann mir auch noch blühen. Nein, ich wüsste mir jedenfalls was Besseres. Besseres? Köstlicher Abend. Die Luft ist wie Champagner, sagte gestern Dr. Waldberg. Vorgestern hat es auch einer gesagt. Warum die Leute bei dem wundervollen Wetter in der Halle sitzen? Unbegreiflich. Oder wartet jeder auf einen Expressbrief? Der Portier hat mich schon gesehen. Wenn ein Expressbrief für mich da wäre, hätte er mir ihn sofort hergebracht. Also keiner da, Gott sei Dank. Ich werde mich noch ein bisschen hinlegen vor dem Diner. Warum sagte Sissy Dinner? Dumme Affektation. Passend zusammen, Sissy und Paul. Ach, wär der Brief lieber schon da. Am Ende kommt er während des Dinner. Und wenn er nicht kommt, habe ich eine unruhige Nacht. Auch die vorige Nacht habe ich so miserabel geschlafen. Freilich, es sind gerade diese Tage. Darum habe ich auch das Ziehen in den Beinen. 3. September ist heute, also wahrscheinlich am 6. Ich werde heute Veronal nehmen. Oh, ich werde mich nicht daran gewöhnen. Nein, lieber Fred, du musst nicht besorgt sein. In Gedanken bin ich immer per Du mit ihm. Versuchen sollte man alles, auch Haschisch. Der Marinefähnrich Brandl hat sich aus China, glaube ich, Haschisch mitgebracht. Trinkt man oder raucht man Haschisch? Man soll prachtvolle Visionen haben. Brandl hat mich eingeladen, mit ihm Haschisch zu trinken oder zu rauchen. Frecher Kerl, aber hübsch. Bitte sehr, Fräulein, ein Brief. Der Portier, also doch. Ich wende mich ganz unbefangen um. Es könnte auch ein Brief von der Caroline sein oder von der Bertha oder von Fred oder Miss Jackson. Dankeschön. Doch von Mama. Express. Warum sagt er nicht gleich ein Expressbrief? Oh, ein Express. Ich mache ihn erst auf dem Zimmer auf und lese ihn in aller Ruhe. Die Marchesa. Wie jung sie im Halbdunkeln aussieht. Sicher 45. Wo werd ich mit 45 sein? Vielleicht schon tot. Hoffentlich. Sie lächelt mich so nett an wie immer. Ich lasse sie vorbei, nicke ein wenig. Nicht, als wenn ich mir eine besondere Ehre daraus machte, dass mich eine Marchesa anlächelt. Buenos Aires. Sie sagt mir Buenos Aires. Jetzt muss ich mich doch wenigstens verneigen. War das zu tief? Sie ist ja um so viel älter. Was für einen herrlichen Gang sie hat. Ist sie geschieden? Mein Gang ist auch schön, aber ich weiß es. Ja, das ist der Unterschied. Ein Italiener könnte mir gefährlich werden. Schade, dass der schöne Schwarze mit dem Römerkopf schon wieder fort ist. Er sieht aus wie ein Filou, sagte Paul. Ach Gott, ich hab nichts gegen Filous. Im Gegenteil. So, da wär ich. Nummer 77. Eigentlich eine Glücksnummer. Hübsches Zimmer. Zirbelholz. Dort steht mein jungfräuliches Bett. Nun ist es richtig ein Alpenglühen geworden, aber Paul gegenüber werde ich es abstreiten. Eigentlich ist Paul schüchtern. Ein Arzt, ein Frauenarzt, vielleicht gerade deshalb. Vorgestern im Wald, wie wir so weit voraus waren, hätte er schon etwas unternehmender sein dürfen, aber dann wäre es ihm übel ergangen. Wirklich unternehmend war eigentlich mir gegenüber noch niemand. Höchstens am Wörthersee vor 3 Jahren im Bad. Unternehmend? Nein, unanständig war er ganz einfach. Aber schön, Apoll von Belvedere. Ich habe es ja eigentlich nicht ganz verstanden damals, nun ja, mit 16 Jahren. Meine himmlische Wiese, meine... Wenn man sich die nach Wien mitnehmen könnte. Zarte Nebel, Herbst? Nun ja, 3. September, Hochgebirge. Nun, Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu lesen? Er muss sich ja gar nicht auf den Papa beziehen. Könnte es nicht auch etwas mit meinem Bruder sein? Vielleicht hat er sich verlobt mit einer seiner Flammen, mit einer Choristin oder einem Handschuhmädel. Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. Eigentlich weiß ich ja nicht viel von ihm. Wie ich 16 war und er 21, da waren wir eine Zeit lang geradezu befreundet. Von einer gewissen Lotte hat er mir viel erzählt. Dann hat er plötzlich aufgehört. Diese Lotte muss ihm irgendetwas angetan haben, und seitdem erzählt er mir nichts mehr. Nun ist er offen, der Brief, und ich hab gar nicht bemerkt, dass ich ihn aufgemacht habe. Ich setze mich aufs Fensterbrett und lese ihn. Acht geben, dass ich nicht hinunterstürze. Wie uns aus San Martino gemeldet wird, hat sich dort im Hotel Fratazza ein beklagenswerter Unfall ereignet. Fräulein Else T., ein 19-jähriges bildschönes Mädchen, Tochter des bekannten Advokaten. Natürlich würde es heißen, ich hätte mich umgebracht aus unglücklicher Liebe oder weil ich in der Hoffnung war. Unglückliche Liebe, ach nein. Mein liebes Kind. Ich will mir vor allem den Schluss anschauen. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind, und sei tausendmal... Um Gottes Willen, Sie werden sich doch nicht umgebracht haben. Nein, in dem Fall wäre ein Telegramm von Rudi da. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferialwochen... Also, als wenn ich nicht immer Ferien hätte, leider. ...mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze. Einen furchtbaren Stil, schreibt Mama. Aber nach reiflicher Überlegung bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Also kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen. Wozu die vielen Worte? Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe, 30.000 Gulden. Lächerlich? Die in 3 Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren. Um Gottes Willen, was heißt das? Denk dir, mein geliebtes Kind, dass der Baron Höning... wie der Staatsanwalt, sich heut früh den Papa hat kommen lassen. Du weißt ja, wie der Baron den Papa hochschätzt, ja geradezu liebt. Vor anderthalb Jahren damals, wie es auch an einem Haar gehangen hat, hat er persönlich mit den Hauptgläubigern gesprochen und die Sache noch im letzten Moment in Ordnung gebracht. Aber diesmal ist absolut nichts zu machen. Wenn das Geld nicht beschafft wird, und abgesehen davon, dass wir alle ruiniert sind, wird es ein Skandal, wie er noch nicht da war. Denk dir, ein Advokat, ein berühmter Advokat, der... Nein, ich kann es gar nicht niederschreiben. Ich kämpfe immer mit den Tränen. Du weißt ja, Kind, du bist ja klug, wir waren ja, Gott sei's geklagt, schon ein paar Male in einer ähnlichen Situation und die Familie hat immer herausgeholfen. Zuletzt hat es sich gar um 120.000 gehandelt, aber damals hat der Papa einen Revers unterschreiben müssen, dass er niemals wieder an die Verwandten, speziell an den Onkel Bernhard, herantreten wird. Na, weiter, weiter, wo will denn das hin? Was kann denn ich dabei tun? Der Einzige, an den man eventuell noch denken könnte, wäre der Onkel Viktor, der befindet sich aber unglücklicherweise auf einer Reise zum Nordkap oder nach Schottland. Ja, der hat's gut, der ekelhafte Kerl. Und ist absolut unerreichbar, wenigstens für den Moment. An die Kollegen, speziell Dr. Sch, der Papa schon öfter ausgeholfen hat. Herrgott, wie stehen wir da? Ist nicht mehr zu denken, seit er sich wieder verheiratet hat. Also was denn, was denn, was wollt ihr denn von mir? Und da ist nun dein Brief gekommen, mein liebes Kind, wo du unter anderem Dorsday erwähnst, der sich auch im Fratazza aufhält, und das ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. Du weißt ja, wie oft Dorsday in früheren Jahren zu uns gekommen ist. Na, gar so oft. Es ist der reine Zufall, dass er sich seit 2-3 Jahren seltener blicken lässt. Er soll in ziemlich festen Banden sein, unter uns nichts sehr Feines. Warum unter uns? Im Residenzclub hat Papa jeden Donnerstag noch immer seine Whist-Party mit ihm, und im verflossenen Winter hat er ihm im Prozess gegen einen anderen Kunsthändler ein hübsches Stück Geld gerettet. Im Übrigen, warum sollst du es nicht wissen? Er ist schon früher einmal dem Papa beigesprungen, hab ich mir gedacht. Es hat sich damals um eine Bagatelle gehandelt, 8.000 Gulden, aber schließlich... 30 bedeuten für Dorsday auch keinen Betrag. Darum habe ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe erweisen und mit Dorsday reden könntest. Was? Dich hat er ja immer besonders gern gehabt. Hab nichts davon gemerkt. Die Wange hat er mir gestreichelt, wie ich 12 oder 13 Jahre alt war. Schon ein ganzes Fräulein. Und da Papa seit den 8.000 glücklicherweise nicht mehr an ihn herangetreten ist, so wird er ihm diesen Liebesdienst nicht verweigern. Neulich soll er an einem Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein 80.000 verdient haben. Das darfst du selbstverständlich nicht erwähnen. Hältst du mich für eine Gans, Mama? Aber im Übrigen kannst du ganz aufrichtig zu ihm reden. Auch, dass der Baron Höning sich den Papa hat kommen lassen, kannst du erwähnen, wenn es sich so ergeben sollte, und dass mit den 30.000 tatsächlich das Schlimmste abgewendet ist, nicht nur für den Moment, sondern, so Gott will, für immer. Glaubst du wirklich, Mama? Denn der Prozess Erbesheimer, der glänzend steht, trägt dem Papa sicher 100.000, aber selbstverständlich kann er gerade in diesem Stadium von den Erbesheimers nichts verlangen. Also, ich bitte dich, Kind, sprich mit Dorsday. Ich versichere dich, es ist nichts dabei. Papa hätte ihm ja einfach telegrafieren können. Wir haben es ernstlich überlegt, aber es ist doch etwas ganz anderes, Kind, wenn man mit einem Menschen persönlich spricht. Am 6. um 12 muss das Geld da sein. Dr. F. Wer ist Dr. F.? Ach ja, Fiala. Ist unerbittlich. Natürlich ist da auch persönliche Rancune dabei. Aber da es sich unglücklicherweise um Mündelgelder handelt, um Gottes Willen, Papa, was hast du getan? Kann man nichts machen, und wenn das Geld am 5. um 12 Uhr mittags nicht in Fialas Händen ist, wird der Haftbefehl erlassen. Vielmehr so lange hält der Baron Höning ihn noch zurück. Also, Dorsday müsste die Summe telegrafisch durch seine Bank an Dr. F. überweisen lassen. Dann sind wir gerettet. Im anderen Fall weiß Gott, was geschieht. Glaub mir, Du vergibst dir nicht das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hatte ja anfangs Bedenken gehabt. Er hat sogar noch Versuche gemacht auf zwei verschiedenen Seiten. Aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen. Kann Papa überhaupt verzweifelt sein? Vielleicht nicht einmal so sehr wegen des Geldes, als darum, weil die Leute sich so schändlich gegen ihn benehmen. Der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. Du kannst dir denken, wen ich meine. Ich kann mir gar nichts denken. Papa hat so viel beste Freunde gehabt und in Wirklichkeit keinen. Warnsdorf vielleicht? Um 1 Uhr ist Papa nach Hause gekommen und jetzt ist es 4 Uhr früh. Jetzt schläft er endlich, Gott sei Dank. Wenn er lieber nicht aufwachte, das wäre das Beste für ihn. Ich gebe den Brief in aller Früh selbst auf die Post, Express. Da musst du ihn Vormittag am 3. haben. Wie hat sich Mama das vorgestellt? Sie kennt sich doch in diesen Dingen nie aus. Also, sprich sofort mit Dorsday. Ich beschwöre dich und telegrafiere sofort, wie es ausgefallen ist. Vor Tante Emma, lass dir um Gottes Willen nichts merken. Es ist ja traurig genug, dass man sich in einem solchen Fall an die eigene Schwester nicht wenden kann. Aber da könnte man ja ebenso gut zu einem Stein reden. Mein liebes, liebes Kind. Mir tut es ja so leid, dass du in deinen jungen Jahren solche Dinge mitmachen musst, aber glaub mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber daran schuld. Wer denn, Mama? Nun, hoffen wir zu Gott, dass der Prozess Erbesheimer in jeder Hinsicht einen Abschnitt in unserer Existenz bedeutet. Nur über diese paar Wochen müssen wir hinaus sein. Es wäre doch ein wahrer Hohn, wenn wegen der 30.000 Gulden ein Unglück geschehe. Sie meint doch nicht im Ernst, dass Papa sich selber... Aber wäre das andere nicht noch schlimmer? Nun schließe ich, mein Kind. Ich hoffe, du wirst unter allen Umständen... Unter allen Umständen? Noch über die Feiertage wenigstens bis 9. oder 10. in San Martino bleiben können. Unsretwegen musst du keineswegs zurück. Grüße die Tante, sei nur weiter nett mit ihr... Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind, und sei 1000-mal. Ja, das weiß ich schon. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Crowwings. www.crowwings.com